Keiner geht. Ich hab heute. Gierig sind sie. Ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, ich bin Mario, Toni-Festival-Veranstalter und so. Ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, eine Band anzukündigen, die so ungewöhnlich wie Hackfleisch in einer Brotbüchse ist. Auf jeden Fall ist sie in aller Munde und macht satt. Düm, düm, düm, düm. Ja, wie auch immer, Lockout auf jeden Fall. Ich habe gehört, dass Musik und Essen eigentlich dicht beieinander sind und ich habe einen Veranstalter in England gefragt. England ist ja sehr bekannt. Danke. England ist ja sehr bekannt für musikalischen Geschmack und für, naja, Essen weniger guten Geschmack. Also habe ich einen Veranstalter gefragt, was macht eine gute Party aus? Und er meinte dann so, ich übersetze gleich mal, auf jeden Fall eine gute Location. Location ist immer wichtig, gute Leute, gutes Party-Equipment und so weiter, ja, ja. Und ich frage so, na, was macht noch eine gute Party aus? Braucht man einen Moderator? Er meint, Moderator, unbedingt Moderator. Eine Party ohne Moderation ist wie Schweinefleisch ohne Minzsoße. Naja, sind englische Witze, Mensch, scheiße. Auf jeden Fall ist es wichtig und ich habe mir gedacht, Lockout ist in aller Munde, sagte ich bereits. Also, ich war maßlos. Unser Motto für heute Abend: viel Spaß und guten Appetit.